erinnere dich an früher, Dicker. Ich war nämlich auch da, als du mich nicht gebraucht hast. Du hast nicht geahnt, dass ich meine Ausdauer auszahlt. Zeig, dass du aufwachst, das Feuer brennt zu hell in meiner Brust, als dass du Neider es ausmachst. Du kannst erkriechen, aber darfst nicht in meinen Kreis, denn mit dir sein ist wie Laufen auf Eis. Du glatte Ratte stichst sogar deinem Bruder, wenn er dir den Rücken zeigt. Doch die Gelegenheit räum ich dir nicht ein. Ich kenn den Feind, bleib auf Distanz, aber nah genug, dass ich noch sehe, wie du agierst. Kein Kind mehr, nicht blind, kenn die Spiele, die du spielst. Das Leben hat dich geführt, viel stärker als je. Warum meine Hände dreckig machen? Weil das Schicksal klopft doch noch bei dir. Bruder, glaub mir, sie wollen uns nichts Gutes. Ich weiß, ich kling verbittert, aber ahne, was sie suchen. Eine Gelegenheit, nur eine kleine Wunde, die schon blutet. Doch egal, wohin ihr schießt, ich fress eure Kugeln. Nur weil es glänzt, heißt es nicht, dass es Gold ist. Und nur weil er dir die Hand gibt, nicht, dass er dein Freund ist. Augen überall, erwarte nicht zu viel, ist nicht jeder so wie wir. Ich will nicht, dass du enttäuscht wirst, doch bleib immer freundlich. Reich jedem die Hand, aber sei nicht käuflich, deine Augen überall. Erwarte nicht zu viel, ist nicht jeder so wie wir, nicht wie wir. Sag mir, wo wart ihr hin, als es dann hieß zu kämpfen? An etwas zu glauben, ohne Geld in den Händen. Doch sie sind gierig, nicht wie wir, weil die Ehre nicht existiert. Wenn ein Mensch dir in die Augen guckt und lügt, nur weil er dann was kriegt, nicht meine Art. Ich bin lieber arm wie ein Hund, aber glücklich. Glaub an Schicksal, weil das heißt, dass man alles einmal zurückkriegt. Denn Karma feiert dich, also bleib ich ehrlich und hoffe auf den Lichtblick, der mir zeigt, wo ich hin will. Vollkommen egal, was der Rest dabei denkt, denn nur wer selber nicht handelt, der urteilt schnell. Fick dich selbst, denn bis hier kann mich auch ohne euer Zutun und klarkommen, werde ich damit auch in Zukunft. Spart euch eure Worte, chillt mit Leuten eurer Sorte, denn den Hund tötet jede kleine Ratte, die an Bord ist. Keine Gelegenheit, keine Wunde, die schon blutet, egal wohin ihr schießt, ich fress eure Kugel. Nur weil es glänzt, heißt es nicht, dass es Gold ist. Und nur weil er dir die Hand gibt, nicht, dass er dein Freund ist. Augen überall, erwarte nicht zu viel, ist nicht jeder so wie wir. Ich will nicht, dass du enttäuscht wirst, doch bleib immer freundlich. Reich jedem die Hand, aber sei nicht käuflich, deine Augen überall. Erwarte nicht zu viel, ist nicht jeder so wie wir, nicht wie wir.